Das Klopfen kündigt es schon an. Klingding beginnt. Klingding, die Sendung für aktuelle Musik. Heute wieder von 22 bis 0 Uhr. Und es beginnt mit Sonification, dem Thema, dem ich mich zunächst widme in der ersten Stunde. In der zweiten Stunde dann ein Feature über Forb Graham, ein Musiker, der vor kurzem in Hamburg war. In einem Kurzinterview spricht er über die Club-Situation in Boston, seine CDs und was möglich ist in der Gegend von Boston und weiter in den USA für diese Art von Musik, die er macht. Danach gibt es in der zweiten Stunde eine CD-Besprechung, Oh, The Emotions, von dem Berliner Schraum-Label herausgebracht, davon einige Tracks. Und dann zum Schluss werde ich sehen, wie viel Zeit ich habe. Neuerscheinungen von Audition Records, einem Archiv, das im Internet immer wieder neue Musik im Bereich Improvisation Elektronik vorstellt. Herzlich willkommen zur heutigen Klingding-Sendung. Ja, Sonification ist das Thema der ersten Stunde der heutigen Klingding-Sendung. Sonifikation oder Englisch Sonification könnte man übersetzen als Verklanglichung. Darunter ist zu verstehen die Darstellung von Daten in nichtsprachlichen Klangereignissen. Es geht darum, neben der grafischen Darstellung von Daten, die diese visuell zugänglich macht, stellt die Sonifikation eine akustische Form der Anschauung dar. Ähnlich wie die Visualisierung hat die Sonifikation wissenschaftliche, didaktische und ästhetisch-künstlerische Anwendungsbereiche. Sie hilft dabei, über das Hören Strukturen zu erfassen und damit sowohl neue Gesetzmäßigkeiten als auch bereits bekannte Zusammenhänge darzustellen. Daten können dabei auch als Ausgangsmaterial für kompositorische Bearbeitung und interaktiver Kunst sein. Soweit die Kurzbeschreibung des Begriffs Sonification und was sich dahinter verbirgt. Ich bin im Internet auf eine interessante Webseite gestoßen, die heißt sonifier.org. Da werden dann einige Beispiele, die jetzt auch gerade schon zu hören waren, vorgestellt und näher erläutert. Dann gibt es Möglichkeiten, eine Software herunterzuladen, mit der die Darstellung von Sonifikation besser möglich ist. Und es gibt noch einen Unterpunkt, der auch sehr interessant ist für weitergehendere Studien. Da unter dem Punkt Wissen gibt es eine Sammlung musikalischer Werke, bei denen sich Komponisten und Komponistinnen hauptsächlich des 20. und 21. Jahrhunderts verschiedener Sonifikationstechniken bedient haben. Was wir gerade gehört haben, waren zunächst kaum hörbar, weil ich da die Ankündigung von der Klingling-Sendung gesprochen habe, eine Aufnahme mit dem Abklopfen von Fichten, und zwar speziellen Fichten, nämlich in der Bezeichnung werden sie sogenannte faule Fichten, nicht weil sie träge und müde sind, sondern weil sie, da die Holzfäule in den Stämmen sich breit gemacht hat, und das konnte oder können Fachleute eben heraushören durch das Anklopfen und durch den Vergleich mit den gesunden Fichten, die wir danach gehört haben. Danach war dann so eine Mischung von verschiedenen Datensätzen, die allerdings beschleunigt war, dadurch auch der schnellere Rhythmus. Die nächste Aufnahme ist jetzt ein Farbverlauf. Nun, zunächst dachte ich, warum Farbverlauf? Das ist ja eigentlich etwas Sichtbares, aber es gibt eben die Möglichkeit, durch eine genauere Auflösung Farbverläufe hörbar zu machen, die unser Auge so nicht als unterschiedlich erkennen kann. Es gibt also jetzt gleich einen Klang, Farbverläufe, drei Farbverläufe, die ein bisschen praktisch die Abtastung, die Bildabtastung ist ein bisschen in die Länge gezogen. Trotzdem ist es eine ganz kurze Aufnahme von 50 Sekunden. Danach hören wir dann 30 Kartoffeln im Herbst. Ist noch ein bisschen Zeit, aber man kann es sich ja schon mal anhören. 30 Kartoffeln, die exakt vermessen wurden und dann mit einem Tongeber, mit einem Mikrofon wurden die Aufnahmen gemacht. Diese Impulsaufnahmen hören wir dann gleich danach. Die dauern ein bisschen länger. Thank you. Ja, weiter geht es mit Früchte und Holz. Das ist ja etwas, was vielleicht am bekanntesten ist, das Abklopfen von Melonen auf ihren Reifegrad. Und in dem Fall, bei der Aufnahme, die wir jetzt hören, ist keine Melone dabei, dafür Holz, Bambus, Apfel und Grapefruit. Da wurden an die verschiedenen Objekte Tonabnehmer für akustische Gitarren befestigt und die Tonabnehmer nehmen nur den Körperschall auf. Dadurch entsteht natürlich ein ganz spezieller Höreindruck und das ist auch eine längere Aufnahme. Man kann sich also vergegenwärtigen, wie diese Früchte gerade aussehen, die angeklopft werden. Und nun eine Aufnahme, bei der es um die Sonifikation eines EEGs geht. Eines EEGs, also der Gehirnströmemessung. Das ist eigentlich eine kurze Aufnahme von 5 Sekunden, die wurde aber praktisch runtergebeamt auf 1 Minute, auf 4 Minuten, damit die Bewegungen auch ganz gut hörbar sind. Eigentlich richtig begreifen kann man es nur, wenn man das Bild dazugehörige, den Film dazu sieht und daraus Schlüsse ziehen können dann Ärzte oder Fachleute, die sich damit befassen oder Fachfrauen. Und als Beispiel da bei dieser Sonifikation, die wir gerade hören, also bei der EEG-Sonifikation mit Dipol-Visualisierung mit 1/50 Geschwindigkeit werden 3 Operatoren generiert und naja, darüber kann sich dann ausgetauscht werden oder wahrgenommen. Zack, da war es zu Ende. Ein nächstes Beispiel ist nun aus der Soziologie. Ja, Soziologie im weitesten Sinn. Es geht um das praktisch das Nacherleben einer oder die Interpretation einer Reiseroute, die Magellan vor, was weiß ich, wie viel, 100 Jahren gemacht hat. Er kommt da bei seiner Segeltour durch die Weltmeere an verschiedenen Ländern vorbei. Und Auskünfte über die Länder, deren Bevölkerungsdichte, deren Einkommen, deren der Wassereintrag in den jeweiligen Ländern, an denen das Schiff auf der Reise vorbeikommt, dann die Distanz vom Navigationspunkt, die Richtung und die Geschwindigkeit des Schiffs sind alles Daten, die dann bestimmten Klängen und Tonhöhen zugeordnet wurden, um eine Sonifikation der Magellanreise zu kreieren. Das ist eine Aufnahme von 6 Minuten 30 Sekunden und nennt sich Magellans Reise um die Welt. Ja, nach der Pause hörten wir jetzt gerade eine Aufnahme von dem Erdbeben, das im März letzten Jahres in Japan stattgefunden hat, das sogenannte Tohoku-Erdbeben. Und wurden bei den Aufnahmen vorher die Signale verlängert, also praktisch die Dauer des Geschehens auseinandergezogen, um das hörbar zu machen, weil es zu schnell geht, ist es nun in diesem Fall andersrum gewesen. Das heißt, die Erdaktivität von 2 Tagen wurde auf eine Dauer von 120 Sekunden komprimiert. Also praktisch das Ohr an der Erde. Ja, soweit die direkten Sonifikation, wie schon angedeutet, ist Sonifikation auch ein Thema für viele Medienkünstler und Künstler, die Klanginstallationen bauen. Und eine davon ist Andrea Polli. Andrea Polli arbeitet schon länger in dem Bereich und hat 2001 eine Arbeit gemacht, die heißt Heat and the Heartbeat of the City. Ein Parameter-Mapping von den Klimadaten, die sich in New York ja voraussichtlich einstellen werden. Es gibt da 3-4 Stationen, 1990, 2020, 2050, 2080. Und wir können gleich mal hören, wie sich das 2080 dann ein bisschen, ja, die Temperaturen ansteigen. Das ist eine längere Aufnahme. Ich weiß nicht, ob ich sie ganz spielen werde. Ich kann sie ja schon mal starten. Man hört da praktisch so die Ausschläge, die im Central Park zu erwarten sind, wenn die Vorhersagen der Klimaforscher eintreten werden und sich das Klima erwärmen wird bis zu der damaligen, dann 2080 Zeit. Ja, jetzt hören wir mehr das Feuerwerk. Als nächstes ein kleiner Ausflug mehr in die Klanginstallation, in den Bereich Klanginstallation, der nicht unbedingt mit Sonifikation im engeren Sinn zu tun hat, sondern eher mit der, ja, fast so eine umgekehrte Bewegung macht. Bei einem Besuch im ZKM, dem Zentrum für Kultur, Kunst und Medien in Karlsruhe, konnte ich die Klanginstallation Rain Dance von Paul de Marinis aufnehmen. Sie arbeitet mit Wasser, Elektrizität und Sound und geht zurück auf eine Beobachtung, die 1837 der Physiker Felix Savart machte, nämlich dass Schallwellen die optische Erscheinung eines Wasserstrahls verändern können. Weitere Forschungen hatten dann ergeben, dass die Patterns des veränderten Wasserstrahls bestimmte Aspekte des Klangs hörbar machen können, wenn sie auf eine Trommel treffen. Mit diesem physikalischen Phänomen spielt die Klanginstallation Rain Dance, in der das Publikum musikalische Wasserstrahlen mit Regenschirmen erkundet. Wasser wird durch speziell entwickelte Modulationsdüsen geschickt, die den Tropfenfolgen den Rhythmus von Schallwellen verleihen. So entsprechen zum Beispiel 440 Schwingungen pro Sekunde einem Wasserstrahl aus 440 Tröpfchen pro Sekunde. Wenn diese Tröpfchen auf eine mitschwingende Oberfläche wie einen Regenschirm fallen, erzeugen sie den Ton A. Auf diese Weise können verschiedene bekannte Melodien gespielt werden. Mit unterschiedlichen Wasserstrahlen lassen sich Harmonien oder Mischungen von disparatem Material erzeugen. Soweit die Beschreibung vom ZKM. Die Klanginstallation ist Teil der Ausstellung Sound Art, Klang als Medium der Kunst. Und in dieser Ausstellung, die vom 7. März diesen Jahres bis zum 6. Januar nächsten Jahres geht, werden die unterschiedlichen Zusammenspiele von Klang, Raum, Zeit, Bewegung und Form wiedergespiegelt in Klangskulpturen, Installationen oder Musikperformances. Wir hatten uns danach dann die Ausstellung in dem Medienmuseum angesehen und gehört und ich kann es nur empfehlen, der Besuch in Karlsruhe im ZKM in dieser Ausstellung Sound Art Klang als Medium der Kunst lohnt sich wirklich. Jetzt aber etwas von den O-Tönen aus Rain Dance. Thank you. Jetzt wieder eine Aufnahme von dem Bereich Sonnifikation, aus dem Bereich Sonnifikation, die aber auch bearbeitet, die eine Bearbeitung erfahren hat. Das sind Aufnahmen, also das erste Material waren Aufnahmen von magnetischen Feldern und Wettersatelliten, die bei einer ganz alltäglichen Antenne mit einer ganz alltäglichen Antenne aufgenommen wurden in Tasmanien, genau gesagt Bruny Island, relativ weit von sogenannter Zivilisation, also von Städten. Und diese Aufnahmen hat Joyce Hinterding dann bearbeitet. Man weiß nicht genau, was nun und wie er die bearbeitet hat, da schweigt er sich drüber aus. Und er nennt sie spektral. Und zum Schluss des Sonification Features eine Aufnahme von Global String. Eine Arbeit von Atao Tanaka. Atao Tanaka ist ein, ja, auch als Musiker tätig, der sehr mit Interfaces, mit dem Thema Interfaces arbeitet. Und da vor 10 Jahren circa entwickelt hat eine Installation, die schon an verschiedenen Orten aufgebaut wurde, die sich nennt Global String, in Zusammenarbeit mit Kaspar Töplitz. Worum geht es? Es ist eine tatsächlich langes Stahldraht, nicht so dünn wie eine Seite, 12 mm im Durchmesser und 15 Meter lang, das dann diagonal in einen Raum gespannt wird. Am einen Ende ist es am Boden festgemacht, am anderen an der Raumecke oben. Und dieses Seil hat natürlich die Möglichkeit zu schwingen. Einmal dadurch, dass es angeregt wird von Besuchern der Installation. Und an seinem oberen Ende ist es verbunden mit dem Internet. Wie genau das dann nun geht, wird nicht näher erläutert, aber es wird behauptet, dass es also mit dem Internet verbunden ist und da praktisch so eine Rückkopplung stattfindet, die sich dann auch hörbar in den Raum über dieses lange Metallseil wieder überträgt. Hören wir mal kurz rein. Das ist eine längere Aufnahme.